Zum 99. Geburtstag der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk fanden im Kim Jong-suk Kindergarten und in der GmbH Home in der Mongolei, im Jiangsu Goryeo Joint Venture Krankenhaus Abrime in Nigeria und in der singapurischen Firma Wellbank Global Festveranstaltungen, Freundschaftstreffen, Bücherausstellungen und Filmvorführungen statt. Zur Schau gestellt waren die Bücher über die rühmenswerten Erfolge der Armee und des Volkes der DFRK unter der klugen Führung von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Bei Filmvorführung wurde der koreanische Film Das Skigelände Massignon gezeigt. Auf der Veranstaltung im Kim Jong-suk Kindergarten in der Mongolei wurde ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen.